Auf Worte der Anklage an die Adresse der Europäer mochte der türkische Außenminister zwar auch bei seinem Besuch in Straßburg nicht völlig verzichten. Doch insgesamt dürfte das, was Mevlüt Çavuşoğlu als Gast beim Europarat äußerte, als Signal der Entspannung gedeutet werden. Er verspricht Transparenz bei der Aufarbeitung des vereitelten Militärputsches. Die Europäische Menschenrechtskonvention wird für uns Richtschnur sein, selbst in dieser für uns schwierigen Zeit, versichert der türkische Außenminister. Der Europarat gehört, anders als der Name vermuten lässt, nicht zur EU und ist vielleicht gerade deshalb als Ansprechpartner für die Türkei gut geeignet. Dass Europaratsvertreter als Beobachter in die anstehenden Prozesse gegen die mutmaßlichen Putschisten geschickt werden, ist nicht zu erwarten. Aber helfen bei der Vorbereitung könnten Experten durchaus. Generalsekretär Jagland äußerte die Sorge, dass es in Zeiten großer Emotionen schwerfalle zu unterscheiden zwischen denen, die wirklich für den Coup verantwortlich waren, und den anderen. Wichtig ist, dass alle rechtlichen Sicherungsvorkehrungen getroffen werden und dass die Unschuldsvermutung gilt. Beweise müssen zählen. So Jagland, der, anders als EU-Politiker, die die Türkei nach dem Coup-Versuch eher mieden, schon Anfang August nach Ankara gereist war und damals wie heute ein gewisses Verständnis für das harte Durchgreifen der Erdogan-Regierung signalisierte. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat es so etwas in Europa nicht gegeben, dass Panzer auf Menschen in den Straßen schießen und Kampfjets das Parlament bombardieren. Man muss verstehen, wie abscheulich und inakzeptabel das war, dass so etwas auf europäischem Boden passiert. Noch etwas nebulös ist, ob der Europarat auch eine Rolle spielen könnte bei den umstrittenen Antiterrorgesetzen in der Türkei. Dass sie am Wortlaut dieser Paragraphen derzeit nichts ändern könne, hatte die Regierung erst neulich wieder bekräftigt. Stellt der Europarat aber fest, dass die Türkei Fortschritte macht bei der Umsetzung, also Anstrengungen unternimmt, etwa die Meinungsfreiheit zu wahren, könnte Bewegung in die Sache kommen. Doch fest vereinbart ist hier noch nichts. Bei seinem Besuch in Straßburg beschwerte sich der türkische Außenminister jedenfalls auch über die aus seiner Sicht überzogene Reaktion der EU auf die Diskussion in seinem Land über die Wiedereinführung der Todesstrafe. Statt zu verstehen, warum die Menschen das fordern, kamen Drohungen aus Brüssel und sehr harte Worte, die die Emotionen der Menschen erst angestachelt haben. Worte, die beweisen, wie kompliziert die Beziehungen zwischen den Europäern und der Türkei auf absehbare Zeit bleiben werden, auch wenn es hörbare und sichtbare Zeichen einer Wiederannäherung gibt. Der Besuch Çavuşoğlu's in Straßburg war so eines.